Das habe ich gebraucht. Sehr gut, Kollegen. Gern geschehen. Erst wollten wir ja Haifischflossensuppe machen, aber Spaghetti war dann doch ein bisschen einfacher. Sehr witzig, Bob. Nanu, wer ist das denn? Ja, mach du mal auf, Justus. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, Mr. Follows? Das ist aber nett. Ja, ich hoffe, ich störe euch nicht. Aber überhaupt nicht. Kommen Sie doch rein. Ja. Ja, ich wollte nur kurz Hallo sagen und mich erkundigen, wie es euch an eurem ersten Tag in Sandfield so ergangen ist. Ja, großartig. Ja. Es hat sich bereits einiges ereignet. Langweilig war uns jedenfalls nur ganz kurz. Ja, das freut mich zu hören. Was ist denn so Spannendes passiert? Abwechselnd berichteten die drei Detektive ihrem Gastgeber von ihrer Begegnung mit Steve Young, dem Schatz, dem Tauchgang und dem Hai. Das ist ja eine tolle Geschichte. Es ist schade, dass ich nicht dabei war. Tja, seien Sie froh. Isst du noch, Bob? Nein, danke. Ich bring mal die Teller in die Küche. Du solltest doch aufessen, Justus. Meinen Sie denn, dass an der Sache was dran ist? Mr. Young ist davon überzeugt und Joe sieht das eher skeptisch. Wir können die Geschichte schlecht einschätzen. Halten Sie es für möglich, dass da draußen wirklich ein Schiffswrack mit einem Schatz an Bord liegt? Dein Vater hat mir schon erzählt, dass man sich bei euch darauf einstellen muss, jederzeit in detektivische Ermittlungen hineingezogen zu werden. Ja, das stimmt. Dass das Wrack der Eureka in der Nähe der Küste auf dem Meeresgrund liegt, ist sehr wahrscheinlich. Aber ob es diesen legendären Schatz tatsächlich gibt, aber ich glaube nicht daran. Und warum nicht? Ja, Geoffrey Young war eine schillernde Persönlichkeit. Er erzählte oft abenteuerliche Geschichten. Wirklich wissen kann niemand, ob es den Schatz gibt oder nicht. Und Entschuldigung. Ist alles okay, Zweiter? Ja. Also, wenn es den Schatz gibt, dann finden wir ihn. Sie können uns helfen, Mr. Follows. Wir würden uns gerne ein Bild über ein paar Menschen hier in Sandfield machen. Sie als Journalist kennen sicher viele Stadtbewohner, oder? Ja, die meisten, würde ich sagen. Wir interessieren uns vor allem für Eric Ellis und Steve Young. Und die Beziehung, die die beiden zueinander haben. Es scheint da eine gewisse Rivalität in der Luft zu liegen. Das ist schön ausgedrückt. Diese Rivalität gibt es in der Tat. Was die beiden Herren betrifft, kann ich euch einiges erzählen. Eric Ellis ist mit Sicherheit der wohlhabendste Bürger von Sandfield. Ihm gehören zwei Hotels und einige Ferienhäuser. Das haben wir schon von seiner Nichte Amanda erfahren. Bitte sehr, ich habe uns Kaffee gemacht. Ach, wunderbar, Peter. Oh, ja, besten Dank. Ja, das stimmt. Ihm gehört hier so einiges und er plant, ein weiteres Hotel zu bauen. Aha. Groß und modern. Die beiden, die ihm bereits gehören, sind altehrwürdige viktorianische Häuser. Aha. Nun will er eine große Ferienanlage haben. Das glaube ich. Apartments, einem Sportcenter. Ein richtiges Resort. Ja, und das gefällt natürlich vielen Leuten in Sandfield nicht. Verständlich. Es würde eine völlig neue Art des Tourismus bedeuten. Und wahrscheinlich die Leute, die Sandfield wegen seiner Beschaulichkeit und Ursprünglichkeit lieben, vertreiben. Lassen Sie mich raten. Einer der erbittertsten Gegner dieser Baupläne ist Steve Young. Deshalb können die beiden sich nicht ausstehen. Ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Aha. Natürlich ist Steve Young gegen das Resort. Ja. Aber es ist nicht nur Steve Young, der Eric Ellis nicht ausstehen kann, sondern es ist auch andersherum. Und das liegt daran, dass Youngs Grundstück den Bauplänen von Ellis im Weg ist. Er plant die Ferienanlage nämlich am Nordende der Bucht, direkt an der Steilküste, wo bis jetzt außer Steve Youngs Haus kein einziges Gebäude steht. Ein großer Teil des Landes gehört Ellis bereits. Es gibt auch schon Baugenehmigungen. Was ihm jedoch fehlt, ist das nicht gerade kleine Grundstück von Steve Young. Was arbeitet Steve Young denn genau? Och, er schreibt Artikel für wissenschaftliche Magazine. Bei aller Verschrobenheit scheint er ein intelligenter Mann zu sein. Immerhin verdient er mit diesen Artikeln seinen Lebensunterhalt. Aha. Naja, intelligente Menschen sind gerne mal verschroben. Siehst du mich so an, Bob? Nur so? In das Bild des Wissenschaftlers scheint seine geradezu fanatische Begeisterung für den Schatz gar nicht zu passen. Ja, ja. Einer der vielen Widersprüche bei Steve Young. Ich muss langsam wieder los, Jungs. Es wartet noch ein Artikel auf mich. Viel Erfolg bei der Schatzsuche. Eine kurze Frage habe ich noch, Mr. Follows. Ja? Haben Sie vielleicht eine Idee, wer der Mann gewesen sein könnte, mit dem Alice über die Eureka gesprochen hat? Er hat dunkle Haare, ziemlich lang und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Nein. Tut mir leid, die Beschreibung sagt mir gar nichts. Naja, danke trotzdem. Einen schönen Abend noch, Mr. Follows. Euch auch, Jungs, und danke für den Kaffee. Hm. Das war jetzt nicht sehr ergiebig. So würde ich das nicht sehen, Zweiter. Immerhin wurden wir darin bestärkt, mehr über Geoffrey Young herauszufinden. Hm. Und ob es den Schatz wirklich gibt oder alles nur eine Legende ist. Ich habe schon ein paar Ideen, aber die können wir erst morgen in die Tat umsetzen. Heute ist es dafür zu spät. Verrätst du uns auch, was für Ideen das sind? Also, passt auf. Zum einen habe ich... Huch, das Telefon. Ich wusste gar nicht, dass wir hier im Bungalow eins haben. Ich auch nicht. Da, an der Wand neben der Küche. Ha, es hat sogar einen Lautsprecher. Ja, bitte? Justus, bist du es? Hier ist Joe. Ach, hallo, Joe. Das ist aber eine Überraschung. Hör zu, ich war gerade an der Tankstelle. Und wen sehe ich? Ein Mann mit langem, dunklem Pferdeschwanz bis zum Hintern. Der Mann, der mit Alice gesprochen hat. Weißt du, wohin er gefahren ist, Joe? Nein, und ich konnte ihm auch nicht folgen. Ich war ja noch nicht fertig. Aber er fuhr in Richtung Norden. Ah, im Norden liegt doch das Haus von Mr. Alice. Richtig? Was für einen Wagen hat der Mann gefahren? Einen grünen Alfa Romeo. Danke, Joe. Ich muss Schluss machen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, und was jetzt, Erster? Zieht euch Schuhe und Regenjacken an, Kollegen. Die drei Fragezeichen haben eine Mission. Okay.